Herzlich willkommen zu den Eifelmärchen von Felicio. Felicio ist ein Zigeunerkünstler, der in der Eifel lebt. Er hat eine besondere Gabe. Er kann mit Gegenständen sprechen. Ja, echt. Zum Beispiel Herr Radetzky, die Kaffeemühle. Lassen Sie mich aus dem Spiel. Ich möchte hier nicht vorgeführt werden. Lassen Sie mich in Ruhe. Oder das weiche Sofa, Howard Klappergestell. Du fängst den Wind niemals ein, denn er möchte nicht gebunden sein. Seine Schuhe, Signor Sinti und Mr. Roma. Die zwei haben so ziemlich vor allem Angst, sind stets einer Meinung und sprechen immer im Chor. Wir wollen nur einfach keine Probleme. Ah, da ist noch Madame Flamme. Sie ist die Kerzenständerin von Felicio. Sie hat Angst vor Feuer. Und wenn Felicio eine Kerze anzündet, schreit sie... Mach sie aus! Hör auf! Ach ja, die Ledertasche, Flüsterchen, ist ja auch noch da. So schlimm ist das nicht. Du wirst sehen. Wenn du neue Freunde gefunden hast, wirst du Spaß haben in der Schule. So wie viele andere. Mit ihnen erlebt Felicio ziemlich spannende Abenteuer in der Eifel.